Vor 100 Jahren, am 3. Juni 1924, ist Franz Kafka im Alter von 40 Jahren gestorben. Aus diesem Anlass haben wir die lange Nacht über Franz Kafka aus dem Jahr 2021 wiederholt. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über die Krise der Demokratie, die dem einen oder der anderen bedrohlich erscheinen und an der Möglichkeit von politischem Fortschritt in der Menschheitsgeschichte zweifeln lassen mag. Aber politische Krisen und Zweifel gehören auch zur Demokratie. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.